my dreams. And if I do dream, I dream your life, pink and green and white, blue and gray and light. And if I do wish, I wish your life, right here by my side, like pink and green and white, the color of my... Ich hab das Gefühl, die trinken hier irgendwie alle. Olaf, mach dich nackig hier. Komm schon. Alle Bang Boy. Los, nackig machen. Digga, ich bin nackt. Unter meinen Klamotten, weißt du doch. So, Spaß beiseite hier. We'll be right back. fading. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head on the water, now I can't breathe. It never felt so good. Feels like I feel it coming over. Da draußen am Radio mal alle ein bisschen durchdrehen. Dicker Alter, machen wir noch so ein Jägermeister klar hier. Geh nicht, ich muss mal auflegen. Das interessiert die doch sonst auch nicht. Doch, ganz groß. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier voll so ein Riesenbang. So, das ist die Bangerei des Jahres. Das sagt meine Gangbang. Checkmeforever.de habe ich mir sagen lassen. .net. Ja, so das Ding kommen wir von den Overdrive Division Jungs. Geiler Remix, Hut ab! Ich weiß, der Sunset Project hat auch einen Remix gemacht. Der ist natürlich auch geil. Aber weißt du, was noch geiler kommt? dass der größte Bangbras-Fan seit Zeiten hier wieder zuhört. Das ist der Polo Hunter. Der macht auch dieses Bangboard. Schöne Grüße, Markus. Ach ja, und Schatz, ne? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, oh. So, wenn ihr wüsstet, was hier wieder los ist. Sag mal, wo ist denn der Bangboy hier, Alter? So Leute, gute 9 Minuten noch. Geht's wieder für die Wunschbox hier. Grüße vom Allerfeinsten. Hat denn schon genug geschrieben, oder? Oh, ist bestimmt schon voll. Auch mal nachschnüffeln. Oh, Lady Blue Light, total voll hier heute Abend. So ein bisschen Weihnachtsfeier heute für dich hier, wa? Hey. Ich will das hier nochmal preisgeben. Die trinkt kein Bier und die trinkt auch keine Cola. Nein. Hochsitz-Cola nennt man das irgendwie. Das nicht mit dem Geweih hier. Boah. Martin Jägermeister! We'll be right back. raus, jetzt Disco Pogo. Einfach wir gehen ab, das im Disco Pogo mit dem Disco Gogo im Club. Oh, Disco Pogo im Club. Wir rasseln aus, lassen nichts mehr wie es war, wie Dynamit, schmeckt das aus. Jetzt Disco Pogo. Einfach wir gehen ab, das im Disco Pogo mit dem Disco Gogo im Club. Oh. Das bedeutet natürlich Grußzeit. Los geht's mit dem Markus aus Unna. Yes, endlich mal wieder Bang Sound. Danke für den geilen Namen, der Polo Hunter. Okay, weiter geht's mit den Thorsten aus Düsseldorf. Ich grüße alle Hörer, aber besonders die Jenny. So, weiter geht's hier. Tommy aus Chemnitz. Ich grüße den Robert, der hier 1 Kilometer entfernt den geilsten Sender der Welt anhört. Grins. So ist das schön. Kling, kling, klingeling hier. Gibt's die nächsten Grüße. Kriegen wir ja so ein hammerlanges Ding hier. Stefan aus Regensburg. Hey, DJ. Hammermucke. Grüße würde ich gern an Basti rauswerfen, der gerade mit mir in TS-Schild war. Ach, und alle Prüfungen überstanden. Jetzt kann man maßlos gefeiert werden. Jetzt kann maßlos gefeiert werden, genau. Wer hat jetzt Bock auf so ein langes Ding hier? Vincent aus Schalkau. Ich grüße alle TVE-Hörer in Schalkau. So, jetzt kommt so lange, bitteschön. Und dann lasst uns Disco proben! Tja, ja, ja. Die wollen hier nur kurze. Der Alexander aus Oschersleben. Ich grüße den DJ, der hier richtig geil auflegt. Und die Alexandra, die ich ganz doll liebe. Und natürlich auch meine ganzen Freunde. Du möchtest auch bestimmt den Tobi machen, ne? Ja, ich mach den Tobi aus Recklinghausen. Ich grüße Fabi von Hitdoor auf den geilsten coolen Hengst. Oh. Hast du schon wieder Lachgummis gefuttert? Oder? Mega geile Mucke hier am Start und schöne Grüße an den DJ. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 3 DJs. Menge, darauf hab ich Bock. Voll normal verfeiern mit. Ich fass mir auch mal in den Schritt. Breakdance oder Achtungsplatz. Wir tanzen heute Pogo-Hit. Disco-Pogo. Dann haben wir hier noch den Lukas aus Velver. Feiern mit dem Arzenlogo. Schutzen, drücken, hüpfen, springen, raufen, saufen, tanzen, bogen. Arzenparty-Dingeling. Arzenparty-Dingeling. Disco-Pogo. Ja, auch der Lukas hat es in unsere Grußbox geschafft und er hat geschrieben, hallo, ich wollte meinen besten Freund, den Johannes, grüßen. Und auch die DJs, ihr macht mal wieder geile Mucke. Ja, ja, ja, Kelvin aus Kiel, ich grüße die Vanessa und den Finn, die am Zocken sind und Happy Techno Forever hören. Geile Musik, DJ, weiter so. So, und jetzt noch der letzte. Sascha, ich weiß, aus Brunsbüttel. Ich grüße den Simon, Steffen, Malte, Leon und den Danny aus Brunsbüttel. Wochenende wird nice, Leute. Here we go. Und wir grüßen immer noch die Steffi, die in ihrer Kaserne irgendwie rumliegt und da nicht raus darf. Stubenarrest. Ja, das waren auch schon wieder die Grüße. Die nächsten Grüße gibt es in knapp einer Stunde von eurem DJ Ziggy X. Die Grußbox ist dann wieder ab 22 Uhr freigeschaltet. Und hier geht es jetzt richtig doll weiter mit Partylaune. Techno Forever. Trust your DJ. Ja, ja, ja. Yo, da sind wir wieder. Die Captain Bang Bros hier am Start, alle. Bang Bros Booty, alle. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, alle? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, alle? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Wir brauchen Bass, seid ihr down? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Digga, alle, hör mal hier! Oh, Kuhglocke! So eine Kuhglocke! Alter, wir brauchen mehr Kuhglocke! Das ist so Hip-Hop, Hip-Hop-Kühe-mäßig! Mal stopp, hier, halt mal stopp, Alter. Sag mal, sind wir auf dem Kindergeburtstag oder was? Wir können ja gleich Waschlappen nachstecken, Alter. Ein bisschen Top schlagen, Alter, ein Eimer über den Kopf ziehen und Hip-Hop hören. Wir gucken, Helsing, dafür wollen wir stampfen! Ja, das ist schon fast schon wieder oldschool hier. So ihr Brand kann! Erstmal die Batterien aus der Mitte und dann drehen wir am Bass, Bass! Puppe, Puppe! Der Bass muss fahren! Bass, Bass! Puppe, Düse! Die Bassdrum muss laut! Bass, Bass! Puppe, Puppe! Der Bass muss fahren! Bass, Bass! Puppe, Düse! Die Bassdrum muss laut! Summer! Ich glaub, meine Bratwurst drückt! Wo ist die Bassdrum? Wo ist die Bassdrum? Hier ist die Bassdrum! Wo ist die Bassdrum? Feuerschweine! Die Hände! Und klatsche! Und jetzt alle! Mutter ist hier am Film. Hallo Mutti. Wenn ihr wüsstet, was hier abgeht. Leute, macht mal Stimmung, denn hier kommt die Melodie. Everybody scream! in die Luft. Leute, seid ihr mit, macht den Jumpstart Schritt! Stop. Nun kommt mal wieder runter hier. I'll leave it all behind in a cloud of dust. There's an even chance I'll shine or rust. On my own, I've got the time. There's a light ahead at the end of the line. Natürlich. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Hört den Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alle schütteln, den Typen so vermitteln. Wer sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schiefgewegen. Mit der Windel um den Kopf stehen die Typen dann im Club, gucken spastisch aus der Wäsche, wie gekaut und ausgespuckt. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Leute? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Leute? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Ja, der Siggi ist hier nach uns dran. Siggi, schon mal schöne Grüße hier von uns. Siggi, bist du da? Bass, Bass. Stopp! Like a startling sign the fate had finally found me, and your voice was all I heard. Did I get what I deserve? So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill the soul, connect the space between. Let it be enough to reach the truth and lies across this new divide. Ja, das waren auch schon wieder 2 Stunden Basement Club hier auf eurem Clubstream Number One, technofever.net. Heute mit einem ganz besonderen Special. Aber was wäre ein Special ohne Special? Wir haben noch einen ganz geilen Track. Gleich nach 22 Uhr. Ein Track noch von uns. Ich sag schon mal tschüss und bye bye. Das war eine richtig geile Party hier. Und es gibt es demnächst wieder. Wie vorhin schon gesagt, ab 2010 ist es geplant, das Ganze einmal im Monat in diesem Stil durchzuführen. Und ich gebe das Zepter jetzt wieder ab an den Mark Treasure. Der Bangboy ist total durchgeschwitzt. Aber wie schon gesagt, er hat eine richtig geile Nummer vor euch.